11. Zahlenspiele. Hör und schreib die Zahlen. Послушай и запиши числа. A. 21. 44. 69. 30. B. 60. 72. 89. 100. C. 40. 44. 140. 400. D. 279. 989. 109. 999.